بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alles lob gebührt Allah. Das, was wir im Arabischen sagen, Alhamd. Alhamd wortwörtlich bedeutet das Lob, aber der Artikel bedeutet in diesem Fall alles. Das heißt, jede Form von Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala. Und Alhamd, Hamd ist das Lob und ist auch im Deutschen ganz gut übersetzt, weil es gibt einen Unterschied zwischen Lob und Danken. Lob macht man mit der Zunge, man lobt jemanden. Aber Danken gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala zumindest kann entweder durch die Zunge geschehen. Ich kann sagen, Gott sei Dank. Aber ich kann auch Allah danken, und das ist auch sehr wichtig, indem ich das mache, was er von mir verlangt hat. Das heißt also, wenn wir Allah danken, dann geht das entweder durch die Zunge, das heißt durch unsere Aussagen, oder indem wir etwas dafür tun, indem wir umsetzen, was Allah. Also wie dankt man Allah gegenüber, wenn man, wenn Allah einem zum Beispiel etwas gegeben hat, zum Beispiel Geld gegeben hat, indem man einen Teil davon für ihn, besser gesagt, indem man alles von diesem Geld so investiert, wie Allah subhanahu wa ta'ala es einem erlaubt hat. Das ist Dank. Und das ist, was wir sagen, Alhamd. Lillah heißt für Allah, Rabbil Alamin, dem Herrn der Welten. Und dann sagen wir, As-Salah wa Salam ala Nabiyina Muhammad. Unser Prophet Nabi ist Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und As-Salah ist normalerweise, was wir unter dem Wort Gebet verstehen. Dieses rituelle Gebet, das mit Allahu Akbar beginnt und Assalamu alaikum endet, bis auf den Tawaf, wenn wir den Tawaf auch als Salah bezeichnen, wie der Prophet das in einem Hadith gemacht hat, dann ist das Salah in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala natürlich etwas anderes. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, wenn wir Salah erwähnen in Bezug auf ihn, dann bedeutet das alles Gute. Alles Gute wünschen wir uns von Allah für diejenige Person, für die wir den Salah aussprechen. Ja? Das heißt, wenn wir sagen, oh Allah, mach Salah für den Propheten Muhammad, dann bedeutet das alles gut. Sei es der Segen oder die Barmherzigkeit oder die Vergebung, alles, was dazu passt. As-Salam ist der Friede oder die Unversehrtheit. Das heißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam beschützt vor allem Schlechten und vor allem Übel. Wa'ala alihi. Al sind entweder seine Familie, das kommt vom Wort Ahl, also entweder ist damit die Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam gemeint, oder seine Anhänger. Wenn wir sagen seine Familie, dann bezieht sich das auf alle seine Nachkommen, die natürlich gläubig sind. Wenn wir sagen, es bezieht sich auf seine Anhänger, dann bezieht sich das auf alle Menschen, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Muhammad gefolgt sind und folgen werden bis an den Tag der Auferstehung. Genauso wie wir im Salah sagen, da sagen wir das ja auch. Ja? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Ja? Und der heutige Hadith, liebe Geschwister, ist, den wir uns näher anschauen möchten, ist ein gewaltiger Hadith, ein sehr edler Hadith. Und deswegen wird er auch von dem Sahabi ganz anders eingeleitet, als er normalerweise Hadithe einleitet. Und zwar ist es ein Hadith von Abdullah ibn Mas'ud. Und zwar Abdullah ibn Mas'ud, genauso wie im letzten Hadith ist die Belieferung von Abdullah ibn Umar, beide ihr Beiname war Abu Abdurrahman. Abu heißt einfach nur Vater von, ja. Abu so und so, Abu Muhammad, Abu Ali, Abu Sa'id, Abu weiß nicht was. Abu heißt immer Vater von. Im Arabischen ist das gang und gäbe, aber auch nicht überall bei allen Arabern. Und dieses Abu bezieht sich normalerweise auf den ältesten Sohn, den man hat. Also egal wie viele Kinder er hat, auch wenn seine Töchter älter sind als der Sohn, dann das Abu bezieht sich auf das älteste, auf den ältesten Sohn. Ja, weil normalerweise, was die Frauen angeht und so, man spricht nicht darüber, das gehört zur Scham, dass man nicht über die eigene Frauen spricht. Und deswegen gehört es dazu, dass man den Sohn als Ersten nimmt. Deswegen kannst du davon ausgehen, in der Regel, dass wenn jemand Abu irgendwas genannt wird, dass er einen Sohn hat, der eben so heißt. Manchmal hat er dann doch keinen Sohn und er möchte aber so genannt werden, weil er zum Beispiel diesen Namen sehr mag und sich wünscht, eines Tages einen Sohn zu bekommen, der so heißt. Muss aber deswegen noch kein. Aisha radiallahu anha, auch sie wurde genannt Abdillah. Ist wie Abu, also Mutter von. Ja? Und obwohl sie hat niemals einen Sohn gehabt, der Abdullah heißt. Ja? Deswegen ist das also, wie gesagt, nicht immer so, dass wenn eine Person so einen Beinamen hat, dass sie auch dann so genannt wird. Manchmal dieser Beiname, ist nicht immer auf einen, Menschen bezogen, sondern solche Beinamen können auch so wie Spitznamen sein. Also ein Spitzname, eine Person hat einen Namen bekommen, weil sie für etwas Bestimmtes bekannt geworden ist, aber dann heißt es meistens nicht Abu, außer in seltenen Fällen, zum Beispiel Abu Huraira. Abu Huraira radiallahu anhu, Huraira ist die Verniedlichung von Hirra. Hirra heißt Katze. Huraira ist so das Kätzchen. Aber er hat keine Tochter gehabt, die so hieß. Ja? Sondern das ist, wie gesagt, ein Beiname und nicht ein, also ein Spitzname, besser gesagt, im arabischen Laqab anstatt eine Kunya. Abu Abdurrahman, das jetzt hier Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, ich berichte erst den Hadith auf Arabisch und dann inshallah auf deutsche Sprache. Dieser Hadith, das ist Qala Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, haddathana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa as-sadiqul masduq. إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ 40 يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ 40 ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً فِي ذَلِكَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحُ وَيُؤْمَرُ بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Dieser Hadith ist überliefert bei Bukhari und bei Muslim. Und ich sage das auf Deutsch. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, Abu Abdurrahman, berichtet Folgendes. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, hat uns erzählt. Und dann sagte er, وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ. Er ist As-Sadiq und er ist Al-Mastuq. As-Sadiq ist derjenige, der immer die Wahrheit spricht. Und Al-Mastuq ist derjenige, dem bedingungslos geglaubt wird. Der, wenn er etwas sagt, da besteht kein Zweifel, dass er recht hat und man hat ihm zu vertrauen und ihm zu glauben. Und diese Einleitung finden wir, Allahu A'lam, nur in diesem einzigen Hadith. Und warum? Weil für diejenigen, die sich auf diesen Hadith schon kennen, beziehungsweise durchgelesen haben, sie wissen, dass der Inhalt dieses Hadithes ist etwas Gewaltiges. Weil der Inhalt dieses Hadithes jetzt ist eine Angelegenheit, die zu tun hat mit dem Wissen über das Verborgene. Das heißt, es ist keine Sache, die du sehen kannst. Es ist keine Sache, die du irgendwie herausfinden kannst. Sondern das ist eine Sache, die lediglich darauf basiert, dass du dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam glaubst und vertraust in dem, was er dir da zu sagen hat. Und wenn du diesen Iman hast, diesen Glauben hast, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der von Allah Gesandte ist und der von Allah auserwählte Prophet ist und dass er immer die Wahrheit spricht und das, was er sagt, eine Eingebung ist von Allah subhanahu wa ta'ala, auch die Sunna, liebe Geschwister, ist eine Eingebung von Allah subhanahu wa ta'ala, dann wirst du glauben und wissen, dass das, was er dir jetzt berichtet, die Wahrheit ist. Und er sagte, der berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa. Das bedeutet sinngemäß, dass der Mensch, während er erschaffen wird, im Bauch seiner Mutter, oder genauer gesagt in der Gebärmutter seiner Mutter, ist er 40 Tage lang wie ein Tropfen Wasser. 40 Tage lang wie ein Tropfen Wasser. Und ich habe jetzt im Deutschen das Wort ist verwendet. Ist ist eine Konjugation von sein. Im Arabischen steht aber nicht ist. Da steht das Wort jama'a oder yujma'u in der konjugierten Form. Und das bedeutet versammelt. Und das weist darauf hin, dass der Mensch eine Ansammlung ist von mehreren Dingen. Und wie wir heute wissen, dass der Mensch besteht nicht nur aus dem Samen des Mannes, sondern er besteht auch aus der Eizelle der Frau. Insofern ist das eine Vereinigung von einem Teil vom Mann mit einem Teil von der Frau. Aber in den ersten 40 Tagen, wie es im Hadith von Ibn Mas'ud heißt, ist der Mensch noch so wie ein Wassertropfen. Oder wie ein Tropfen einfach. Ja. Und dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ. Das heißt, hiernach ist er 40 Tage lang Alaqa. Das Wort Alaqa hat verschiedene Bedeutungen und alle passen in diesem Verses-Kontext. Und das ist auch ein Wunder unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar Alaqa bedeutet unter anderem, liebe Geschwister, ein Anhängsel. Ein Anhängsel, das heißt etwas, was aufgehängt wird. Alaqa auf Arabisch bedeutet aufhängen. Und weil dieses Gebilde hängt in der Gebärmutter und sich eingenistet hat, ist es eine Alaqa, etwas, was aufgehängt ist. Danach sagte er, oder das Alaqa bedeutet auch Blutklumpen, weil er eben noch zum großen, großen Teil aus Blut besteht oder so aussieht wie ein Blutegel. Weil auch ein Blutegel ist auch eine der Bedeutungen von Alaqa. Danach sagte er, sallallahu alaihi wasallam, ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ. Das heißt, danach ist er ein Mudra. Mudra ist wie ein Bissen. Mudra ist ein Bissen. Was ist ein Bissen? Ein Bissen ist wie ein Stück Fleisch, das gerade so groß ist, dass man es kauen kann. Das heißt, dieses Gebilde ist jetzt herangewachsen, besteht zum größten Teil aus einem fleischartigen Gebilde. Und das ist ebenfalls für 40 Tage lang. Und dann sind, wie ihr schon gemerkt habt, sind natürlich 3x40 Tage um. Und da sind 120 Tage vorbei. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكِ. Dann wird zu ihm der Engel gesandt. Und wir gehen erstmal den Hadith durch und danach gucken wir uns die genau nochmal an. Danach wird zu ihm der Engel gesandt. Das heißt, dann haucht er in ihn die Seele ein. Und ihm wird angeordnet, vier Dinge niederzuschreiben. Erst einmal seine Versorgung, der Rizq. Seine Lebenszeit. وعمله, seine Taten. وَشَقِيٌ أَوْ سَعِيدٌ, das heißt, und ob er selig ist oder unselig ist, ob er glücklich ist oder unglücklich ist. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ, und ich schwöre bei demjenigen, außer dem es keinen Gott gibt, إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا. Ich schwöre bei demjenigen, außerdem es keinen anderen Gott gibt. Manch einer macht Taten wie die eines Paradiesbewohners, bis dann zwischen ihm und dem Paradies nicht mehr als eine Elle ist, dann holt ihn sein Buch ein und dann begeht er Taten eines Höllenbewohners. Und dann geht er dort hinein. Und manch einer begeht Taten eines Höllenbewohners, bis das zwischen ihm und ihr, das heißt der Hölle, nicht mehr ist als eine Elle, dann holt ihn sein Buch ein Und dann begeht er Taten eines Paradiesbewohners und dann tritt er dort ein. Und jetzt schauen wir uns, liebe Geschwister, den Hadith von Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu etwas genau an. Das ist ein Hadith, wie auch die anderen 40 Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die es wert sind, dass man sich mit ihnen gut beschäftigt, weil sie auch gerade dieser Hadith besonders beinhaltet einen der wichtigen Aspekte der Aqidah, und zwar, wie ihr sicherlich gemerkt habt, Al-Qada und Al-Qadr, was im Deutschen öfter übersetzt wird mit der göttlichen Vorherbestimmung oder mit dem göttlichen Vorwissen. Das ist einer der 6 Grundpfeiler des Iman, des islamischen Glaubens, und die, die wir uns inshallah auch hier versus näher anschauen werden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtet hier über eine Angelegenheit, die wir nicht sehen können, und zwar was sich im Innersten des Bauches einer Mutter abspielt, wenn sie schwanger geworden ist. Manches davon heutzutage kann man sehen. Und manches davon heutzutage kann man immer noch nicht sehen. Und deswegen bleibt dieser Hadith ein Wunder unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und gerade damals, als er dieses berichtet hat und die Leute haben davon nicht gewusst und die Leute haben das heutzutage mit teuren Geräten nachgeprüft und herausgefunden, dass er die Wahrheit gesagt hat, all dies bestätigt, dass er ein Gesandter Allahs ist und dass er nicht mit seinen eigenen Worten hier spricht, mit seinem eigenen Wissen, sondern mit dem Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala. Der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam hat uns klar gemacht, dass der Mensch hier in Stufen erschaffen worden ist. Widerspricht das dem, was Allah im Koran sagt? Allah sagt im Koran, dass der Mensch erschaffen ist aus Erde. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns berichtet, dass die Gattin Adam, seine Frau, erschaffen worden ist aus einer Rippe von Adam. Das ist kein Widerspruch, weil damit ist gemeint, dass die Urväter der Menschheit, die sind aus Erde erschaffen, beziehungsweise die Frau aus der Rippe des Mannes. Aber danach, die Menschen sind nicht aus Erde erschaffen. Danach, die Menschen sind aus einem Samen des Mannes und einer Eizelle der Frau, wie jeder weiß. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns diese 3 Stufen gesagt. Erstens hat er gesagt, 40 Tage lang ist man wie ein Wassertropfen. Danach ist man 40 Tage lang wie ein Anhängsel. Und danach ist man 40 Tage lang wie etwas, was so groß ist, dass man es beißen kann, also wie ein Fleischklumpen sozusagen. Und danach, liebe Geschwister, wird die Seele eingehaucht. Und dieser Hadith ist natürlich sehr wertvoll, weil aus diesem Hadith ergeben sich auch für, das ist nicht nur ein Aqida-Aspekt, sondern auch ein Aspekt, der für das islamische Rechtswesen wichtig ist. Weil zum Beispiel, wenn eine Mutter ein Kind gebärt, und dieses Kind, wenn eine Mutter schwanger ist und eine Frühgeburt erleidet, ja, und diese Frühgeburt, dann fragt man sich, wie früh ist diese Geburt? Also man geht davon aus, das Kind wird geboren, ist tot. Tayyib. Wenn es weniger als 120 Tage alt war, dann wissen wir, dass die Seele noch nicht eingehaucht worden war und deswegen ist das kein Mensch. Deswegen gilt das nicht als Mensch. Und dieser Mensch, deswegen brauchen wir für ihn nicht beten. Ja? Weil normalerweise, wenn ein Muslim gestorben ist, gibt es bestimmte Dinge, die gemacht werden müssen. Einmal, das Erbe ist jetzt hier irrelevant, weil er wahrscheinlich nicht sehr viel erbt, aber wenn er zum Beispiel zu früh gestorben ist, dann brauchen wir für ihn nicht mehr die Gebetswaschung machen. Das ist die eine Sache, Gebetswaschung. Und dann zweitens, wir brauchen für ihn auch kein Gebet machen, das Totengebet. Dann drittens brauchen wir ihn auch nicht so begraben, wie die Muslime normalerweise begraben werden, weil er ist ja kein Mensch. Er ist ja kein Mensch, er hat ja noch gar keine Seele gehabt. Okay? Und was ergibt sich auch für die Frau? Die Frau, subhanallah, normalerweise nach der Geburt beginnt für sie eine Phase. Und diese Phase ist diese Nachgeburtphase, in der sie, genauso wie wenn sie ihre Tage jeden Monat bekommt, nicht betet und auch nicht fastet, weil sie blutet. Und diese Phase, die bei den meisten Gelehrten maximal 40 Tage lang geht, diese Phase ist auch nicht mehr relevant. Das heißt, eine Frau eine Frühgeburt hatte und das Kind ist, das ist nicht einmal 120 Jahre alt gewesen im Bauch der Mutter, dann braucht sie auch nicht im Wochenbett zu verweilen. Und so gibt es verschiedene Dinge, warum dieser Hadith sehr, sehr wichtig ist und sehr, sehr relevant ist. Und die Ärzte heutzutage besonders können sehr genau bestimmen, wie alt ein Kind bereits gewesen ist, als es dann wenn man das Kind nennen kann, auch dieses Gebilde. Dass man nicht falsch versteht, das hat nichts zu tun damit, dass man vor 120 Tagen einfach abtreiben darf, zum Beispiel. Manche Leute denken, dass wenn dieses Kind noch keine Seele ist, deswegen darf ich es töten. Ja? Töten ist der falsche Begriff, aber darf ich es abtreiben? Ja? Das hat eine mit dem anderen nichts zu tun. Das eine mit dem anderen nichts zu tun. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann wird zu ihm ein Engel geschickt, der die Seele einhaucht. Das gehört jetzt zum verborgenen Wissen. Das heißt, wir glauben, wie wir auch in der letzten Sitzung ausführlich darüber gesprochen haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala Engel erschaffen hat. Und diese Engel sind Geschöpfe, wir können sie nicht sehen, aber sie können uns sehen. Und sie sind Geschöpfe, sie machen alles, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen verlangt. Und sie sind Geschöpfe, sie sind erschaffen worden aus Licht. Und sie sind Geschöpfe, die niemals müde werden. Die ermüden niemals bei der Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala. Seitdem sie erschaffen sind, bis sie sterben werden, denn jede Seele muss einmal den Tod kosten, beten sie Allah subhanahu wa ta'ala ununterbrochen an. Diese Geschöpfe haben verschiedene Aufgaben. Und einer dieser Engel hat die Aufgabe, das zu tun, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith uns mitgeteilt hat, dass ihm angeordnet worden ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Und zwar was? Erstens, die Seele einhauchen. Was ist die Seele? Allahu a'lam. Die Seele gehört auch wieder zum Verborgenen. Über die Seele, liebe Geschwister, wissen wir wenig. Wir wissen über die Seele wenig. Wir wissen, dass jeder Mensch von uns eine Seele hat. Und wir wissen, dass jeder Mensch von uns, wenn er schläft oder wenn er stirbt, die Seele ihn verlässt. Und wir wissen, dass diese Seele, nach dem Körper, wenn sie ihn verlassen hat, weiterlebt. Und wir wissen, dass diese Seele eines Tages mit dem Körper wieder zusammenkommt. Und wir wissen, dass wir als Menschen, dass manche Menschen das Paradies mit der Seele betreten haben schon. Manche Märtyrer und andere. Und wir wissen, dass wir als Menschen allerdings mit Seele und Körper ins Paradies eingehen werden, im Gegensatz zu dem Glauben von den Christen und anderen Menschen, die vom Weg ihrer Propheten abgeirrt sind. Und zwar werden die Menschen, wie gesagt, das Paradies betreten mit Körper und Seele. Ja, und nicht mit Seele alleine. Und auch wurde unser Prophet sallallahu alaihi wasallam auf die Probe gestellt. Jemand hat ihn gefragt, manche Juden kamen zu ihm und haben zu ihm gesagt, wenn du ein wahrer Prophet bist, oder sie haben unter sich gesagt, wenn du ein wahrer Prophet bist, dann wird er uns diese Fragen beantworten können. Eine der Fragen war, was ist die Seele? Und dann haben sie ihn den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat keine Antwort darauf gehabt. Und ist die Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam keine Antwort hatte auf die Frage, ein Beweis, dass er kein Prophet ist? Das ist nur ein Beweis dafür, dass Allah ihm dieses Wissen nicht gegeben hat. Und guckt mal, und sie dachten, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam jetzt irgendwie gezwungen ist und dass er dann unbedingt die Antwort irgendwo herbringen muss. Und ihr wisst ja, wenn er ein falscher Prophet gewesen wäre, er hätte natürlich jetzt irgendwie überlegt und hätte irgendwas gesagt oder was auch immer. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala, bis an den heutigen Tag lesen wir in Surat al-Isra, Surah Nummer 17, Allah sagt, sie befragen dich nach der Seele, sprich, die Seele ist eine Angelegenheit meines Herrn und euch ist vom Wissen nur wenig gegeben worden. Punkt. Und dann geht's weiter. Allah sagt, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْرُوحِ قُلِ الْرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Und deswegen, wer hat das Recht, Allah subhanahu wa ta'ala herauszufordern? Und wer hat das Recht, zu Allah zu sagen, entweder du sagst uns, was die Seele ist, oder wir glauben nicht an dir? Du brauchst nicht glauben, keiner zwingt dich. Und entweder der Prophet weiß es, und wenn er es nicht weiß, dann glauben wir ihm nicht. All das sind sagen Menschen, die ein krankes Herz haben. Denn was hat das eine mit dem anderen zu tun? Es gibt so viele Dinge, die du nicht verstehst und die du nicht weißt. Kommt es jetzt auf die Seele an? Wenn Allah es gesagt hat, dass es das gibt, dann gibt es das. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala wenn es für uns wichtig gewesen wäre, so etwas zu erfahren, dann hätte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns das, nach Offenbarung uns mitgeteilt. Und das ist auch, viele Dinge gibt es, liebe Geschwister in der Religion. Manche Leute stellen Fragen, wie diese Juden diesen Fall. Diese Fragen sind aber absolut irrelevant. Die Wahrhaftigkeit eines Menschen, um zu erkennen, dass er ein Prophet ist oder kein Prophet ist, das erkennt man, liebe Geschwister, an dem erstens an dem, wozu er aufruft. Wenn du einen Menschen siehst, der zu La ilaha illallah aufruft und der dazu aufruft, an den Koran zu glauben und der dazu aufruft, gottgefällig zu leben, ja, das ist erstmal das wichtigste Indiz, woran du erkennst, dass jemand ehrlich ist. Dann erkennst du es an seinem eigenen Leben, wie er lebt und was er vorlebt und wozu er aufruft. Und seine Botschaft, ist das irgendwie zu seinen Zwecken, ist das zu seinen Gunsten oder ist es zu deinen eigenen Gunsten? Ja? Und viele, viele an solche Sachen, liebe Geschwister, merkt man, ob ein Mensch ein wahrhaftiger Prophet ist oder ob er kein wahrhaftiger Prophet ist. Wie ein Mensch hat zu mir mal gesagt, es gibt Leute in der Geschichte, die gelebt haben und die haben auch Sachen vorausgesagt, die geschehen werden. Die sind auch geschehen. Da habe ich gesagt, okay, und hat er gesagt, dass er ein Prophet ist? Hat er gesagt, nein. Ja, das war's. Also willst du etwa, wenn jemand jetzt, willst du ihm etwa das Prophetentum überstülpsen? Willst du ihn zwingen? Er hat nicht einmal selbst gesagt, dass er einer ist. Aber bleiben wir bei denjenigen Menschen, die behauptet haben, Propheten zu sein. Da finden wir, dass die meisten von ihnen sind Lügner und die meisten von ihnen rufen auf zu Dingen, die ihnen selbst helfen. Und die wenigsten von ihnen sind wahrhaftig und die Wahrhaftigen sind diejenigen, die sich gegenseitig angekündigt haben. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam wurde 600 Jahre vorher angekündigt. Isa alaihi salatu wassalam lebte damals und hat gesagt, es wird ein Mann kommen namens Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ja? Und wie wir am Anfang kennengelernt haben, der Name Muhammad, so wie ich ihn ausspreche, ist bis an den heutigen Tag gibt es ihn noch in der im Alten Testament. Ja? Nur die haben ihn übersetzt. Das heißt, wenn du ihn in der hebräischen Sprache liest, dann hörst du Muhammad. Wenn du ihn übersetzt, dann kommt irgendwas anderes daraus. Weil wenn du einen Namen übersetzt, natürlich, der Name geht verloren. Ja? Wenn ich sage zum Beispiel, der Schöne ist gekommen. Wer ist der Schöne? Gut. Wer ist der Schöne? Was heißt auf Arabisch der Schöne? Hassan. Ha? Al-Hassan ist gekommen. Keiner wusste, dass ich den Bruder hier meine. Seht ihr? Aber stimmt mit der Wahrheit, inshallah. Deswegen, also wenn ich einen Namen übersetze, die Bedeutung ist, dann keiner weiß mehr, was damit gemeint ist. Ja? Und das haben die Juden und die Christen gemacht mit dem Prophetennamen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Deswegen ist der Name weg. Ja? Aber er ist noch da. Und Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wurde angekündigt 600 Jahre vorher. Das konnte er schlecht mit ihm ausmachen, oder? Ne? Deswegen, das sind Indizien, die eindeutig dafür sprechen, dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam ein wahrhaftiger Mensch gewesen ist. Dann, liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, dass ihm, diesem Engel, der geschickt worden ist, um die Seele einzuhauchen, vier Dinge aufgetragen worden sind, niederzuschreiben. Das heißt natürlich, Allah hat ihm gesagt, was er niederschreiben soll. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat, und das, jetzt gehen wir ein bisschen mehr in die Aqidah-Thematik ein, wir glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala allwissend ist. Was heißt allwissend? Auf Arabisch alim. Das bedeutet, dass er alles weiß, bedingungslos. Eine Sache, die kann man sich nicht vorstellen. Er weiß alles. Er weiß, was geschehen ist, er weiß, was geschieht, er weiß, was geschehen wird, er weiß, was geschehen wäre, wenn etwas anderes geschehen wäre. Er weiß alles. Und dieses Allwissen hat er subhanahu wa ta'ala benutzt, um etwas niederzuschreiben. Und zwar hat er, wie es im Hadith heißt, im authentischen Hadith für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, und nur so wissen wir das, weil unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns mitgeteilt hat, wissen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala 50.000 Jahre, bevor er Himmel und Erde erschaffen hat, aufgeschrieben hat, was geschehen wird, bis Yawm al-Qiyamah, bis zum Tag der Auferstehung. Alles. In einem Buch. Dieses Buch heißt Al-Lawh al-Mahfuz. Auf Deutsch die wohlbewahrte Tafel. Ein Buch, das eine Größe hat, die kann man sich nicht vorstellen. Aber Allah erwähnt sie im Koran an mehr als einer Stelle. Das ist ein Buch, in dem alles drin steht. Alles, was geschehen wird, Es gibt, wie Allah im Koran sogar es gesagt hat, es, sinngemäß, es gibt nicht einmal ein Blatt, das vom Baum fällt, ohne dass es in diesem Buch geschrieben stünde. Alles, was man sich vorstellen kann. Und deswegen, ein Teil dieses Wissens, ein Teil dessen, hat Allah subhanahu wa ta'ala dem Engel gegeben und ihm gesagt, schreib auf. Schreib auf, was vier Dinge, die zu tun haben mit diesem neugeborenen Menschen. Die erste Sache in dieser also, Überlieferung ist, dass er sein Rizq. Ar-Rizq ist die Versorgung. Damit ist aber alles gemeint, was in Zukunft von Allah subhanahu wa ta'ala, alles. Das heißt, sei es ein Geschenk, das er an seinem Körper bekommen hat, seine Gesundheit oder was auch immer, oder sei es seine Kinder, die er bekommen hat, oder sei es sein Geld, was er bekommen hat, oder sei es sein Essen, sein Trinken, egal was Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat, wovor du auch sowieso nichts getan hast, auch wenn du etwas dafür getan hättest, alles, was du von Allah subhanahu wa ta'ala bekommst, ist dein Rizq. Und das steht schon geschrieben, was du zu bekommen hast. Das heißt, das weiß Allah subhanahu wa ta'ala schon. Und diesen Rizq, den du bekommen wirst, den wird dir keiner wegnehmen. Deswegen kann jeder Mensch, alhamdulillah, durch diesen Hadith, wenn er ihn verinnerlicht hat und daran fest glaubt, kann er sich zurücklehnen in dem Sinne, nicht, dass er faulenzt, weil das ist nicht gemeint, das sage ich auch gleich nochmal, sondern dass er sich zurücklehnt, dass er sich keine Sorgen machen braucht. Der Islam ist weder eine Religion, die den Menschen sagt, ihr braucht nichts machen, weil ihr bekommt das sowieso von Allah. Das stimmt nicht. Sondern es gibt Gesetze und diese Gesetze sind auch von Allah. Warum nimmst du einen Teil und lässt einen Teil weg? Sondern diese Sachen, liebe Geschwister, beruhigen das Herzen des Menschen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel zurückblickst auf dein letztes Jahr und du siehst, du hast dein Konto hat Konkurs gemacht, wie viele Menschen ihr Geld geht runter, okay? Dann kannst du zufrieden zurückblicken und sagen, Alhamdulillah, das war eine Sache, die Allah schon gewusst hat und geschrieben hat, 50.000 Jahre, bevor er Himmel und Erde erschaffen hat. Ja? Also das ist eine Sache, was willst du dich jetzt darüber aufregen? Brauchst du gar nicht. Weil es, Allah wusste das schon. Und er wollte das so, und es ist so geschehen. Also, und du hättest sowieso nichts daran ändern können. Weil du kannst ja nicht, du weißt ja gar nicht, was Allah subhanahu wa ta'ala geschrieben hat. Ja? Das ist deswegen dieser Glaube an die göttliche, an das göttliche Vorwissen. Ich mag das irgendwie nicht so gerne als göttliche Vorbestimmung bezeichnen, weil das beinhaltet so ein bisschen der Aspekt der Prädestination. Also, man denkt dann so dran, das ist so, man ist sozusagen gezwungen, dass es so geschieht. Nein, das ist nicht so. Deswegen sage ich göttliche Vorwissen. Im Endeffekt, es muss das geschehen, was Allah gewusst hat, weil Allah hat es ja gewusst. Was Allah gewusst hat, geschehen wird, wird auch geschehen. Ja. Der Rizq, das ist da ein wichtiger Aspekt. Das bedeutet auch, kannst du dir merken, du wirst niemals, wenn du Haram machst, mehr Rizq bekommen. Das geht nicht. Sondern du bekommst genau den Rizq, den Allah subhanahu wa ta'ala für dich niedergeschrieben hat. Auf den Cent genau, nein, noch genau, wie Allah subhanahu wa ta'ala es will. Dann wirst du durch Sünden, im Gegenteil, wenn du Sünden begehst, dein Rizq wird verringert. Dein Rizq wird verringert. Weil wir müssen jetzt hier in dem Hadith zwei Sachen unterscheiden. Ich habe auch schon auf zwei Sachen hingedeutet. Einmal, das, was Allah subhanahu wa ta'ala bei sich in der wohlbewahrten Tafel geschrieben hat. Diese Tafel, die bleibt unberührt. Oder besser gesagt, also unberührt meine ich unverändert. Und davon weiß niemand was, außer wenn Allah es euch mitgeteilt hat. Oder uns mitgeteilt hat. Dann haben wir, was die Engel bei sich haben in ihren Büchern. In ihren Büchern steht geschrieben, wie viel ist sie bekommen und so weiter und so fort. Und dieses, was die Engel bei sich tragen, das kann verändert werden. Das kann verändert werden. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Allah wischt aus, was er will. Also wischen ist jetzt hier gemeint wie mit einem Schwamm und der Tafel wischt. Okay? وَيُثْبِتْ und er lässt bestehen, gemeint ist, er lässt bestehen, was er will, von diesem, was in den Händen der Engel ist. Was er will, lässt er bestehen und was er will, ändert er ab. nach seinen Bestimmungen, nach seinen Gesetzen. Und dann sagt er entscheidend, وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. Und bei ihm ist der Ursprung des Buches. Das heißt, der Ursprung von all diesem, was die Engel in ihren Händen tragen, ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und das bleibt unverändert. Muss auch sein, weil das ist ja Allahs Wissen. Allah wusste ja alles, was geschehen wird. Aber das, was die Engel bei sich haben, ist eine Sache, die hängt ab, je nachdem, was der Mensch teilweise macht. Und wir haben erfahren vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man durch Sünden den Rizq verringert. Weil manche denken, dass wenn sie eine bestimmte Sünde begehen, dann bekommen sie dadurch vielleicht mehr Rizq. Also jetzt besonders, wenn man eine Arbeit annimmt, und die ist haram, und die Ulama sagen, das ist verboten, das darfst du nicht machen. Und er sagt, mach es aber trotzdem, weil wenn ich es nicht mache, dann bekomme ich keinen Rizq. Vorsicht. Du machst jetzt zwei grobe Fehler. Erstens, und der eine ist schlimmer als der andere. Erstens, du begehst das Verbotene. Zweitens, du widersprichst deiner eigenen Aqidah. Du hast einen Glaubensfehler. Und das ist die Katastrophe schlechthin. Weil jede Sünde, die man mit seinem Körper macht, die kann man irgendwie, die sieht man, besser gesagt, die sieht man. Und da kann man eindeutig sagen, ach, der macht was eindeutig Verbotenes. Hör auf. Aber wenn dein Bruder einen Fehler hat in seinem Iman, in seinem Glauben, in seinem Herzen innen drin, wie willst du das sehen? Wie willst du das sehen? Kann sein, er stirbt und er hat immer noch diesen Aqidah-Fehler in sich. Und das ist eine Katastrophe. Die zweite Sache ist die Lebenszeit. Die Lebenszeit ist auch von Allah subhanahu wa ta'ala festgeschrieben, wann der Mensch sterben wird. Kein Mensch kann seine Lebenszeit verlängern und kein Mensch kann sie verringern. Geht nicht. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat im Koran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Wenn ihre Zeit eingetroffen ist, wenn ihre Frist abgelaufen ist, dann werden sie da können sie den Tod weder um eine Zeit hinausschieben, noch können sie vorschieben. Geht nicht. Ja? Auch wenn du denkst, dass du, wenn du jemanden vielleicht getötet hast, oder du wurdest getötet, dann hat dieser Mörder niemals den Todeszeitpunkt bestimmt. Überhaupt nicht. Ja? Sondern das war ein Grund zu sterben und Allah subhanahu wa ta'ala wusste schon vorher, wann du sterben wirst. Und das war der Moment für dich. Ja? So unglaublich es klingen mag, aber Allahs Wissen ist noch unglaublicher. Allahs Wissen, wie Geschwister, wie ich gesagt habe, es gibt nichts Feuchtes und nichts Trockenes im Erdreich, es sei denn, Allah hat es in einem Buch bei sich geschrieben. Dass die Lebenszeit, hat uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch mitgeteilt, dass diese, natürlich was bei Allah geschrieben steht, weiß niemand. Und deswegen sagen die Gelehrten, Al-Qadr, das ist dieser sechste Pfeiler, an dem wir glauben, dieses göttliche Vorwissen, Al-Qadr ist ein Geheimnis der Geheimnisse Allahs. Was ist damit gemeint? Gemeint ist damit, niemand weiß, was in dieser vorbereiteten Tafel geschrieben steht. Niemand außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn Allah jemandem etwas mitteilt, dann weiß er es auch. Aber das, was in den Händen der Engel ist, diese Lebenszeit, kann auch verlängert werden. Wodurch? Indem man seine Verwandten besucht und den Kontakt zu seinen Verwandten aufrechterhält, wie unser Prophet sallallahu alaihi wasallam mitgeteilt hat. Wie ist der Zusammenhang zwischen der einen und der anderen Sache? Allahu a'lam. Allah weiß das. Das ist Wissen des Verborgenen. Und nur weil du es nicht verstanden hast und du es nicht weißt, heißt nicht, dass es so ist. Manche Leute sagen, ich glaube nur das, was ich sehe. Das stimmt nicht. Jeder Mensch glaubt mehr als das, was er sehen kann. Zum Beispiel glaubst du an viele Länder, die du niemals gesehen hast. Aber die Menschen alle reden davon. Und die sind auf der Landkarte eingezeichnet. Also glaubst du, dass es sie gibt, obwohl du sie niemals gesehen hast. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte dann, und auch seine Taten werden geschrieben, was der Mensch machen wird, an Gutem und an Schlechtem. Und dann sagte er, وَشَقِيٌ أَوْ سَعِيدٌ. Das heißt, Shaqi ist der Unselige, der Unglückliche. Das heißt, ob er unglücklich sein wird in diesem Leben und im Leben danach, und Sa'id. Sa'id ist glücklich. Sa'id ist genau das Gegenteil von Shaqi. Und dann kommt ein entscheidender Satz des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das ist ein Satz, aufgrund dessen, liebe Geschwister, keiner von uns sich seiner Sache sicher sein kann. Niemand. Der Prophet ﷺ schwört sogar dabei. Er sagte, فَوَلَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُ. Ich schwöre bei demjenigen, außer dem es keinen Gott gibt. Und das zeigt uns, dass man, wenn man redet mit anderen Menschen und Da'wah macht, und zu bestimmten Themen kommt, die man betonen will, und du stell dir vor, du redest mit jemandem über den Islam, mit einem Muslim, mit einem nicht, völlig egal, und du möchtest ihm eine Sache betonen, und es ist eine Sache, die gehört zu unserer Religion zweifelhaft dazu, dann kannst du schwören und sollst schwören bei Allah subhanahu wa ta'ala und bei niemandem sonst. Und das hat einen Einfluss auf das Herz deines Gegenüber, einen gewaltigen Einfluss. Und deswegen hat das unser Prophet sallallahu alaihi wasallam angewandt. Und natürlich, wenn man das nicht zur Gewohnheit macht, dann hat das einen besonderen Effekt, wenn man schwört. Eine Person, die immer schwört, natürlich, man nimmt ihn nicht mehr so ernst, wenn er schwört. Deswegen ist auch einem vergeben, wenn man beim Reden schwört und das gar nicht gemeint hat. Weil viele Leute beim Reden, sie schwören, sagen Wallah, und sie meinen das gar nicht. Wallah ist bei Allah. Oder Talla, oder Billah, oder Waymullah. All diese sind verschiedene Schwurarten, bei Allah subhanahu wa ta'ala zu schwören. Und Allah hat einem vergeben, wenn man schwört und das gar nicht gemeint hat. Aber wenn eine Person schwört, und normalerweise niemals schwört, diesem Mann sagt sie, ich schwöre bei Allah, das ist so. Und er ist ein gläubiger Mensch, subhanallah, dann wird man ihm blind vertrauen und ihm glauben und niemals an seiner Aussage zweifeln, weil er erst schwört, wenn er sich wirklich seiner Sache sicher ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam schwört in diesem Fall und sagt, ich schwöre, bei dem es keinen Gott gibt, außer ihm. Ich schwöre bei demjenigen, außer dem es keinen Gott gibt. Manch einer begeht Taten eines Paradiesbewohners. Das heißt, er macht Taten, egal was ist, gute Taten, durch die Paradiesbewohner beschrieben worden sind. Wie zum Beispiel das Gebet, das Fasten, die Sadaqa, das Lächeln, das Begrüßen, das Umarmen, das Gutempfangen, wie heißt es, das Spenden, egal was gute Taten Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hat, oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam, manche Leute begehen solche Taten. Ihr Leben lang, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bis das dann zwischen ihm und diesem Paradies nur noch eine Elle ist, das heißt eine Armlänge ist, dann holt ihn sein Buch ein. Und dann begeht er Taten eines Höllenbewohners und dann geht er in die Hölle. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, liebe Geschwister, dass man sich seiner Sache niemals sicher sein darf. Deswegen der Mensch, egal wie lange du ihn kennst und egal wie rechtschaffen er ist und egal wie gläubig er zu sein scheint vor den anderen Menschen, du darfst niemals sagen, diese Person, er ist zweifellos, geht er ins Paradies. Warum? Wegen diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und selbst wenn du gesehen hättest, wie er stirbt und er hat dem äußeren Anschein nach nichts Schlimmes gemacht, auch dann darfst du niemals für ihn bezeugen, dass er im Paradies ist. Darfst du nicht. Warum? Ganz einfach, weil alles, was du sehen kannst, sind nur die Äußerlichkeiten. Alles, was du sehen kannst, du siehst, was er tut und du siehst, was er sagt. Mehr kannst du nicht sehen. Selbst wenn er dir mitteilt, was in seinem Herzen ist, du hörst nur, was er dir sagt. Und du kannst nicht sehen, was in seinem Herzen ist. Und deswegen dürfen wir, und gehört es zu unserem Glauben, zu unserer Aqida, dass wir niemals mit dem Finger auf einen Menschen zeigen und sagen, dieser Mensch ist Muslim. Gemeint ist Muslim hier bei Allah subhanahu wa ta'ala. Dem äußeren Anschein nach ist natürlich jeder von uns wissen, wer ist Muslim, wer ist kein Muslim, ist klar. Aber wir dürfen niemals mit dem Finger auf jemanden zeigen und sagen, dieser ist bei Allah Muslim. Im Sinne von, der wird ins Paradies gehen. Das ist damit gemeint. Das heißt, beim Wissen Allahs ist er Muslim. Das dürfen wir niemals sagen. Oder mit dem Finger auf jemanden zeigen und sagen, dieser ist bei Allah ein Kafir. Ein Nicht-Muslim. Dürfen wir niemals, weil wir nicht wissen, was in seinem Innersten vorgeht. Und wir wissen nicht, wie am Ende enden wird. Keiner von uns weiß das. Und der Einzige, subhanahu wa ta'ala, ist derjenige, der weiß, wie ein Mensch am Ende enden wird. Dieser Hadith ist in verschiedenen Versionen überliefert worden, verschiedenen Überlieferungsketten. Und in einer Version erläutert er uns diesen Hadith noch ein bisschen deutlicher. Und da heißt es, Manch einer begeht dem Anschein nach Taten eines Paradiesbewohners. Das heißt, dieser Ausdruck Fidulin Nas heißt auf Deutsch ungefähr dem Anschein nach. Und das soll genau ausdrücken, dass wir die Menschen, wir können nur sehen, was wir sehen. Mehr können wir nicht. Aber was im Innersten vorgeht, Allahu A'lam. Und deswegen, liebe Brüder, liebe Schwestern, wenn ein Mensch, das gilt gerade für natürlich besonders für die gläubigen Menschen, oder die dem Anschein nach gläubigen Menschen, Allah weiß alleine, warum der neben dir wirklich betet. Betet er wirklich aus Überzeugung? Oder betet er, weil er eine muslimische Frau geheiratet hat und jetzt muss er weiterhin Muslim sein? Oder betet er wirklich, weil er ein gläubiger Mensch ist? Allahu A'lam. Das ist eine Sache, die kannst du nicht wissen. Bei manchen, nicht bei allen, und das auch nicht falsch verstehen, nicht bei allen solchen Menschen zeigt sich das im letzten Augenblick. Allah subhanahu wa ta'ala bei manchen Menschen, er zeigt in den letzten Momenten seines Lebens, das ist damit gemeint, zwischen ihm und dem Paradies oder der Hölle ist nur noch eine Elle. Im letzten Augenblick zeigt sich, ob er ein wirklicher Muslim gewesen ist oder nicht. Wenn er nämlich keiner war, im schlimmsten Fall, wenn er ein Heuchler gewesen ist, auf Arabisch ein Munafiq, dann sagt er Dinge und tut Dinge im letzten Moment, die er als Muslim niemals tun dürfte. Wie zum Beispiel Fluchen über Allahs Bestimmung, Unzufriedenheit zeigen, irgendetwas, was ihn, walayadu billah, Allah bewahre uns davor, das ihn am Endeffekt wieder in die Hölle bringen wird. Und die Gefährlichkeit ist eben bei dieser Angelegenheit, dass der Mensch wird Auferstehung in dem Zustand, wie er gestorben ist. Und dieser Hadith ist eine Basis. Das ist eine Grundlage, hat uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam beigebracht. Das bedeutet unter anderem, wer im letzten Augenblick als Kafir stirbt, der wird für immer und ewig in die Hölle gehen. Auch wenn er sein ganzes Leben lang Muslim gewesen ist. Der Prophet alaihi sallallahu alaihi wasallam sagte, innamal a'malu bil khawatim. Bei den Taten geht es um die letzten, die man begangen hat. Die letzten Taten, das sind die entscheidenden. Das hat auch den riesigen Vorteil. Also erstmal hat es einen riesigen Vorteil und zweitens darf man nicht falsch verstehen. Der riesige Vorteil ist, umgekehrt, wie wir im Laufe des Hadiths sehen werden, eine Person, die ihr ganzes Leben lang Kafir gewesen ist und dann im letzten Augenblick seines Lebens bezeugt er, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener sein Gesandter ist und er stirbt, Allah wird ihn als gläubigen Menschen sündenfrei aufnehmen. Also das heißt, dieser Hadith, die zweite Sache ist, die man nicht falsch verstehen darf, das bedeutet nicht, dass ein Mensch, der gläubig war sein Leben lang und in seinem Glauben auch fest gegründet war, dass er dann von Allah subhanahu wa ta'ala sozusagen reingelegt wird, wenn man das so sagen darf überhaupt. Nein, das bedeutet das nicht. Warum? Weil wir denken über Allah subhanahu wa ta'ala viel besser als so. Das heißt, wir denken nicht, und wir sind nicht davon überzeugt, wir glauben niemals, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen wirklich ehrlich gläubigen, guten Muslim Zeit seines Lebens lang leben lässt. Und dann im letzten Augenblick sorgt er dafür, dass er dann etwas tut, was ihn aus dem Islam rauswirft. Nein, das glauben wir nicht. Sondern wir glauben, das bezieht sich auf Menschen, die entweder Heuchler sind oder Menschen, die in ihrem Glauben nicht gefestigt sind. Menschen, die viele Sünden begehen. Und das sind die Personen, um die wir Angst haben. Und das ist im Endeffekt natürlich jeder Mensch. Warum? Weil wer kann von sich selbst aus sagen, ich bin ein gläubiger Mensch auf der höchsten Stufe? Keiner von uns kann das sagen. Jeder von uns weiß, dass er in seiner Entwicklung seines Muslimseins, jeder von uns weiß, der jetzt zum Beispiel 30 Jahre alt ist, er weiß, dass er, als er 20 war, sein Iman, also das natürlich, wenn er sich verbessert hat, ja. Er weiß, dass sein Iman vor 20 Jahren war nicht so stark wie sein Iman jetzt mit 30 Jahren. Und wenn er seinen Iman weiter auslebt und betet und fastet und in die Moschee geht und seine Religion lernt und so weiter und so fort, er weiß, dass er dann, wenn er 40 ist, sein Iman ist nicht so, wie er mit 30 war. Das heißt, der Mensch stärkt sich und der Iman wird stärker, ja. Das ist die Person, wo wir bei Allah subhanahu wa ta'ala glauben, dass er auf jeden Fall ins Paradies eingehen wird und Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn niemals irgendwie fallen lassen, inshallah. Und die zweite Sache, und warum denken wir so gut über Allah? weil das gehört zu unserer Aufgabe. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Menschen so umgeht, wie er über ihn denkt. Und deswegen denken wir gut über Allah, damit er, natürlich ist gut denken, alleine reicht nicht, sondern gut denken und natürlich sein Bestes dafür geben. Sein Bestes dafür geben. Und das ist das Gottvertrauen, weil mehr kann man nicht machen. Kein Mensch kann so viel Gutes tun, dass er sagen kann, ich habe für Allah genug getan. Das gibt's nicht. Und jeder Mensch, der sagt, Alhamdulillah, ich bin Muslim, mir geht's gut und bei mir ist alles okay, das ist die erste Person, die sich an die eigene Nase greifen sollte. Weil das ist die erste Person, die genau weiß, kann mir mit Sicherheit sagen, Achi, du hast ein Problem. Weil du läuterst dich gerade selbst. Das hat nicht mal unser Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht. Ja. Dann im zweiten Abschnitt dieses letzten Teiles sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam genau umgekehrt, und manch einer begeht Taten eines Höllenbewohners, bis das dann zwischen ihm und der Hölle nur noch eine Elle ist, dann holt ihn sein Buch ein. Was heißt dieser Begriff, holt ihn sein Buch ein? Holt ihn sein Buch ein bedeutet, dann holt ihn das ein, was Allah subhanahu wa ta'ala schon bereits geschrieben hatte früher. Das heißt, es wird dann das geschehen, was in der wohlbewahrten Tafel geschrieben steht. Und dort steht alles drin. Unter anderem, dass er im letzten Moment seines Lebens sich umentscheiden wird und gläubig wird und sein Iman in sein Herzen reinlässt oder der Iman in sein Herz geht und dann wird er Muslim und dann heißt es, und dann, wie heißt es, dann stirbt er und dann wird er ins Paradies eingehen. Deswegen, der Mensch stirbt in dem Zustand oder wird auferstehen in dem Zustand, in dem er gestorben ist. Und deswegen hat unser Prophet sallallahu alaihi wasallam auch besonders mit seinem Onkel Abu Talib Da'wah gemacht, bis zu seinem letzten Atemzug, weil er wusste, wenn er lag auf seinem Sterbebett, wenn er La ilaha illallah sagt und er stirbt in diesem Moment, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn seinen Islam akzeptieren und dann kann der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch für ihn beten. Aber weil er es nicht gesagt hat, durfte er nicht für ihn beten, wie Allah subhanahu wa ta'ala es im Koran klar und deutlich gesagt hat. Der Mensch, liebe Geschwister, wissen wir durch diesen Hadith, vor seiner Erschaffung, er war tot. Er war tot und nachdem er erschaffen worden ist und auf dieser Erde gelebt hat, er wird wieder sterben. Diese zwei Todesphasen muss jeder Mensch mitmachen. Die eine haben wir schon mitgemacht und die zweite wartet noch auf uns, beziehungsweise viele Menschen haben die zweite auch schon erlebt und dann werden die Menschen auferstehen. Und diese zwei Todesphasen, in der wir nicht leben, das heißt, in der nicht die Seele in unserem Körper ist, das hat Allah subhanahu wa ta'ala in Al-Quran Al-Karim deutlich gesagt. Und er sagte über die Höllenbewohner, Allah sagte über die Höllenbewohner, رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْن وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْن فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيل. Das heißt, die Höllenbewohner sagen, unser Herr, du hast uns bereits zweimal sterben lassen. Und du hast uns bereits zweimal lebendig gemacht. Einmal hier und einmal später. فَاَتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا Wir geben unsere Sünden zu. Wir geben unsere Sünden jetzt zu. فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ Gibt es jetzt irgendeinen Ausweg hieraus? Und natürlich, da wird es keinen Ausweg mehr daraus geben. Warum? Weil wir gesagt haben, das heißt Ausweg weder aus der Hölle, noch, dass sie sterben. Warum? Weil wir, wie wir in der Khutba heute gehört haben, am Tag der Auferstehung wird Allah subhanahu wa ta'ala den Tod selbst, den Tod, der Tod ist ein Geschöpf, liebe Geschwister. Eine Sache, die können wir uns nicht vorstellen. Der Tod ist ein Geschöpf. Und dieses Geschöpf wird Allah subhanahu wa ta'ala dafür sorgen, dass es auf dieser Mauer, As-Sur, die zwischen dem Paradies und der Hölle ist. Dort wird der Tod hingebracht. Und der Tod wird in der Gestalt eines schwarz-weißen Hammels, wie wir gesagt haben, erscheinen. Ja? Und dieser Hammel, dann wird er dort erscheinen, und da werden die Paradiesbewohner gerufen, und es wird gesagt, oh ihr Paradiesbewohner! Und sie alle werden ihre Hälse länger machen und gucken, was passiert. Sie wollen da bleiben, ihnen geht's gut, sie wollen nicht raus, möge Allah uns zu ihnen machen. Ja. Danach wird gesagt, oh ihr Höllenbewohner! Und sie werden ihre Hälse länger machen, und sie haben Hoffnung jetzt plötzlich, Hoffnung, vielleicht hört's doch auf, das Ganze. Und dann wird gesagt, kennt ihr den? Und alle sagen, ja, wir kennen den. Das ist der Tod. Den haben wir alle schon gekostet. Und dann wird ein Messer geholt und wird ein Messer steht nicht in der Welt, von der ich gesehen habe, aber wird dieser Tod geschlachtet, wie ein Schaf geschlachtet wird. Fertig. Und dann wird gesagt werden, o Paradiesbewohner, ihr bleibt dort ewig drin und ihr werdet niemals sterben. Und dann werden sie sich darüber freuen. Und dann wird zu den Höllenbewohnern gesagt werden, o Höllenbewohner, ihr bleibt ewig darin, ihr werdet niemals sterben. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, Surat al-A'la, la yamutu fiha wa la Yahya. Was heißt das? Yahya ist nicht der Name des Propheten, sondern Yahya ist, heißt, wird, also la yamut heißt, er stirbt nicht fiha, darin, in der Hölle. Wa la Yahya. Und er wird auch nicht lebendig sein. Das ist ein ekelhafter, unangenehmer Zustand, vor dem wir uns bei Allah subhanahu wa ta'ala Zuflucht suchen, wirklich. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala davor bewahrt. Weil, wenn sie leben würden, sie leben nicht richtig, weil die Leute, die wirklich leben, sind die im Paradies. Die genießen ihr Leben. Manche Leute sagen, genieß mal dein Leben. Das ist kein Leben. Dieses Leben hat seine Grenzen, das richtige Leben ist später. Die anderen, sie sterben nicht. Weil wenn sie sterben würden, dann wäre das eine Erleichterung für sie. Die einzigen Höllenbewohner, die sterben dürfen, sind wer? Das sind nicht diejenigen, die ewig drin bleiben. Das sind die Muslime, die auf Zeit in die Hölle gehen müssen. Sie werden dort reingehen und sterben. Und das ist eine Erleichterung für sie. Aber die wahren Höllenbewohner, sie dürfen niemals sterben. Sondern wie Allah im Koran gesagt, Surat An-Nisa, jedes Mal, wenn ihre Haut abgebrannt ist, wird Allah ihnen eine neue Haut geben, damit sie die Strafe kosten können von Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren, liebe Geschwister. Der Mensch, liebe Geschwister, egal was in diesem Universum geschieht, es gehört zum, ist Teil des Wissens Allahs, subhanahu wa ta'ala. Allah hat alles aufgeschrieben, er hat alles gewusst. Dann hat er alles aufgeschrieben, was er wollte. Dann hat er uns erschaffen und er hat alles erschaffen, subhanahu wa ta'ala, und alles läuft nach seinem Willen. Wer diese vier Punkte glaubt und verstanden hat, der hat den Aspekt, an den Glauben an Qadr, das göttliche Vorwissen, verinnerlicht und sein Glaube ist diesbezüglich vollkommen. An dieser Stelle machen wir kurz 2 Minuten Pause.